WDR 3 Hörspiel. Mit Dominik Josic im Studio. Herzlich willkommen zum Hörspiel. Heute mit der letzten Folge unserer kleinen Wochenserie Ciao Bello rund um den Menschen und seinen Hausfreund. Ja, Sie haben es sicherlich mitbekommen, die SPD ist die letzten Tage mit vielen Vorschlägen vorgeprescht, wie sie den Sozialstaat reformieren will, einschließlich der Umwandlung von Hartz IV in ein Bürgergeld. Ein Vorschlag hat aber noch gefehlt auf der langen Liste und den greifen wir in unserem Hörspiel auf. Es geht um Hunde als Hilfsmittel, um dem Leben von Hartz-IV-Empfängern wieder eine Struktur zu verleihen. Und eigentlich geht es dabei um drei besonders arme Hunde gleichzeitig. Der erste ist der Hartz-IV-Empfänger, der keine Lust auf diese Maßnahme hat. Der zweite ist der Hund selbst, der keine Wahl hat. Und der dritte ist der Betreuer vom Arbeitsamt, der diese Aktion auch noch rechtfertigen muss. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung mit Hundelebensberatung von Tom Heithoff. Na, du singst mir auch vor. Ich sing dir jetzt vor, ja, genau. Genau. Okay, erste Strophe. Quatsch, erster Vers. Ein kleiner Dackel kann Großes leisten. Kann Großes leisten. Das ist der Wiesen. Das ist der Wiesen. Ja, das ist richtig, ja. Das für die meisten ja. Jedenfalls. Ja. Für die meisten. In dieser Studie des Forschungskreises Heimtiere in der Gesellschaft, dessen Vorsitzender Reinhold Bergler diese Pilotstudie über die Lebensverhältnisse von 32 Langzeitarbeitslosen angefertigt hat, geht eindeutig hervor, dass von den Arbeitslosen, die einen Hund hatten... Ja, dann kommen Sie mal rein. Kommen Sie mal rein, ja. Hallo. Ja, guten Tag. Guten Tag. Bitte, nehmen Sie doch gleich Platz. Geht eindeutig hervor, dass die Arbeitslosen, die keinen Hund besaßen... Dankeschön. Haben Sie Ihren Ausweis denn mit? ...sehr stark zur Verwahrlosung neigten. Leider vergessen. Oh Gott, das ist ja wieder... Das fängt ja wieder gut an mit Ihnen. Das ist ja immer das Gleiche. Da muss ich mal... Moment, da muss ich... Während die Arbeitslosen mit einem Hund einen sehr gut strukturierten Alltag und... Ihre Nummer, wissen Sie die aus dem Kopf jetzt? Die Nummer, die... Die fünf ersten Buchstaben, wissen Sie die? Also ich habe die ersten zwei, weiß ich noch. Ja, also geben Sie mir die mal, dann fange ich dann mal an. Ich weiß ja... 1, 3. In der Folge eine wesentlich größere Lebensfreude hatten. So, da haben wir sie ja. 1, 3, 7, 5, 6, 9. 1, 3, 7, 5, 6, 9. Können Sie sich das nicht merken? Das 1, 3, 7, 5, 6, 9. 1, 3, 7, 5, 6, 9. Ja. Sie wissen aber noch, wer Sie sind. Das weiß ich noch. Gut, das... Oh Gott. Wie viele Jahrzehnte sind Sie denn schon arbeitslos? Das ist jetzt seit 9 Jahren. Also ein Jahrzehnt, kann man sagen. So ungefähr, ja. Naja, stimmt. Sie sehen aber älter aus. Das stimmt, weiß ich. So, da habe ich Sie dann mal. 6 Fortbildungen, a 3 Monate... Das hat ja alles nicht geklappt bei Ihnen. Ja, so kann man es sehen. Wissen also Sie, vor 10 Jahren hatte ich mal ein gutes Ding, glaube ich. Da ja. Lief es aber... Ja, aber doch nur ein halbes Jahr, wie ich hier sehe. Ein halbes Jahr, das stimmt. Das war ja auch nur eine befristete Tätigkeit. Ganz genau, ja. Bei einer Spedition als Möbelpacker. Stimmt, ja. Ja. Das haben Sie ja auch nicht lange durchgehalten. Doch, mal in 6 Monate. Naja, aber nicht lange. 6 Monate ist ja nicht lange. Für mich ist das lange. Also das ist, glaube ich, das Längste. Das glaube ich, das sehe ich ja in Ihren Akten hier, dass das lange ist für Sie. Also wir haben jetzt hier ein Problem mit Ihnen. Normalerweise hätten wir Ihnen einen Eurojob vermittelt, aber ich muss Ihnen sagen, es will Sie gar keiner haben. Nee? Nein, ich kann mit Ihren Unterlagen niemanden überzeugen, Sie wenigstens probeweise einzustellen. Was haben Sie denn da am Auge, sagen Sie mal? Schlagen Sie sich? Sind Sie aggressiv? Ja, ich hätte ein Problem. Ne? Eigentlich bin ich nicht aggressiv. Ich bin ja geschlagen worden. Ach so. Da kann ich gar nichts dafür. Na gut, dann ich muss mal eben ein Stück Wasser nehmen. Hier drauf. Aus der Studie geht auch ganz eindeutig hervor, dass Arbeitslose, die keinen Hund besitzen, unter ihrem Alltag mehr oder minder stark leiden. Sie pendeln mit dem Kopf, sie laufen immer im Kreis und... Sie haben keinen Sinn. Sie sehen keinen Sinn in Ihrem Leben. Also, das schauen wir jetzt mal. Also, 1, 3, 7, 6, 9. Ich kann Ihnen, ich sag 137 zu Ihnen, ja, das reicht ja. Das reicht, ja. Wenn ich Herr 137 sage, das müsste Ihnen doch reichen. Also es ist jetzt Folgendes, also wir haben einfach das Problem, dass wir mit Ihnen hier nicht weiterkommen und wir können ja mit Ihnen so auch nicht weiterarbeiten. Die Fortbildung funktioniert nicht, es funktioniert der 1-Euro-Job nicht, also es hat eigentlich gar keinen Sinn. Sie sind ja auch von sich aus nicht tätig. Nein, ich meine, ich warte darauf, dass man mir was anbietet. Ich habe Ihnen was anzubieten. Das hört sich gut an. Ja, das hört sich mal was Gutes an. Und ich habe Ihnen da etwas ganz Neues anzubieten. Vorerst darf ich Ihnen sagen, wenn Sie diese Maßnahme annehmen, darf ich Ihnen 11,70 Euro zusätzlich bewilligen zu Ihrem Hartz IV. Das hört sich gut an. Gut. Sie kennen ja Tierheime. Nee. Waren Sie noch nie an einem Tierheim? Nee, aber ich weiß, was es ist. Das sind also Institute, da gibt es viele Tiere, speziell ausgesetzte Hunde, verlassene Katzen und dergleichen. Wir haben nun ein neues Konzept aufgebaut und Sie sind ausgewählt als einer der ersten an diesem Modellversuch teilzunehmen. Und dieser Modellversuch besteht darin, Sie dürfen sich einen Hund aussuchen. Oh, ich mag aber keine Hunde. Das macht nichts. Sie können sich trotzdem einen Hund aussuchen. Jetzt geht es darum, diesen Hund, den dürfen Sie mit nach Hause nehmen und betreuen. Er wird sozusagen Ihr Partner an Ihrer Seite werden. Neben uns als Arbeitsamt kommt dieser Hund dazu. Ein Arbeitsamthund gewissermaßen. Arbeitsagenturhund, Entschuldigung. Ein Agenturhund. Den dürfen Sie auch einen eigenen Namen nennen mit Absprache von uns. Es muss nicht eine Zahl sein. Kein Schäferhund sein. Das kann also ein kleiner sein. Sie dürfen sich einen Hund aussuchen. Ich habe da mal einen Katalog für Sie vorbereitet. Das ist schön, ja. Da gucken Sie sich da mal Fotos aus dem Tierheim an. Und bitte sehr. Dankeschön. Vorsicht hier, dass Sie das nicht runterschmeißen. Das ist ja sehr wertvoll. Und Sie sind einer der Ersten, der mal gucken darf. Das ist jetzt schön. Schauen Sie doch mal. Während die Arbeitslosen ohne Hund sehr stark zur Verwahrlosung neigten, hatten die Hundebesitzer einen sehr gut strukturierten Alltag. Sie standen regelmäßig früh auf, gingen täglich mit den Tieren in die frische Luft. Sie hatten Kontakt mit anderen Gleichgesinnten. Schauen Sie doch mal, ob Sie da was Geeignetes finden. Die sind aber riesig, die Viecher. Haben Sie da nicht was Kleines da? Den Wert eines arbeitslosen Menschen kann man auf diese Art und Weise natürlich hervorragend wieder ins Gleichgewicht bringen. Naja, so ein Dackel, der... Da gucken Sie mal hinten mehr. Das geht ja der Größe nach im Katalog. Sieht aber schlimm aus, die Viecher. Naja, aber passt doch zu Ihnen. Sie sehen ja auch schlimm aus. Das stimmt ja dann. Ja. Er gibt dir von früh bis spät die nötige Stabilität. Die nötige Stabilität. Das ist erwiesen. Und auch Struktur zurück. Für die meisten jedenfalls. Die Basis für dein Glück. Die Studie hat zu gleichen Teilen zusammengefasst, dass die Arbeitslosen ohne Haustier, wenn sie, ich habe ja in meinem Alltag sehr viel mit Arbeitslosen zu tun. So ein Dackel, dann nehme ich mal so einen braunen Dackel. Also ich weiß, wovon ich rede, und die Arbeitslosen ohne Haustier. Einen braunen wollen sie haben. Und dann geht das nicht. Er gibt dir von früh bis spät. Geht. Also einen braunen Dackel, stellen Sie den da. Den möchte ich. Ja, den können wir Ihnen jetzt, warten Sie, darf ich mal sehen? Die erzählen mir oft, dass sie den ganzen Tag Fernsehen schauen und abends immer noch deprimierter sein als am Morgen. Das ist ja kein Zustand. Ach, das, der Dackel. Die nötige Stabilität. Also das wird ein Problem. Der Dackel ist ja krank. Das sehen Sie ja hier an der Markierung. Ach, der ist krank. Der hat eine Schuppenflechte. Wie gesagt, und wir haben auch herausbekommen, dass die Arbeitslosen mit Haustier, mit Hund vor allem, weil der Hund ist das Lieblingshaustier eines Arbeitslosen. Die Basis für dein Glück. Viel weniger zu Alkoholmissbrauch und Tablettensucht neigt als die andere Gruppe ohne Hund. Wenn sie das nicht stört, das ist ja nicht ansteckend. Sie sieht nur ekelhaft aus, weil da das Fell weg ist. Ich habe ja auch eine Schuppenflechte. Was? Das sagen Sie mir erst jetzt. Das ist ja. Können Sie dich da mal ein Stück weiter von mir, bitte? Das ist jetzt ja. Kommt das psychisch bei Ihnen oder ist das... Keine Ahnung. Na, dann passt der Dackel ja hervorragend. Dann sind Sie ja... Dann ist das ja... Das kann ich ja schon als Erfolg verbuchen. Das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, dann nehmen Sie sich diesen Dackel mal im Tierheim. Da fahren Sie jetzt gleich hin. Sie kriegen von mir ein Formular. Warten Sie. Ich hole das mal eben. Wo habe ich es denn hier? Warten Sie. Moment. Habe ich gleich. Das ist ganz neu auch für mich. Das stimmt ja so. Ah, hier habe ich es. Ja, warten Sie. Aua. Jetzt habe ich mich auch noch gestoßen. Man kann also sagen, dass ein Hund die soziale Klasse erhält. Auch Struktur zurück. Daher kann ich, sehe ich Ihre Kritik sehr kritisch. Haben Sie denn schon eine Idee für einen Namen, dass wir den eintragen können für den Dackel? Ist das männlicher oder weiblicher? Das ist ja egal. Das weiß ich jetzt nicht. Sie können sich das ja dann so... Pauline finde ich schön. Pauline? Pauline. Ein kleiner Dackel kann Großes leisten. Pauline? Was? Oder Paul, wenn es ein Herr ist. Und Paul, ja, dann passt. Dann machen wir Paul machen oder Pauline. Genau, passt. Oder Paulchen und Pauline, oder wie? Paulchen mag ich nicht. Oder Paul und Paula. Das ist ja auch ein berühmter Film. Dann nehmen wir das. Wir nennen ihn Paul und Paula. Dann haben Sie gleich beides drin, weil da muss ich kein neues Formular... Wir sagen Paul und Paula, heißt er. Paul und Paula. Dann haben Sie beides zusammen und ich brauche keinen neuen Antrag stellen. Das ist gut. Denn das muss ich halt nicht alles nochmal durch. Dann sagen wir Paul und Name, Paul und Paula. Mhm. So. Ja, dann kriegen Sie von mir jetzt eine U-Bahn-Karte. Mhm. Da gehen Sie jetzt zum Tierheim mit hin. Dann bekommen Sie 11,70 Euro. Die kann ich Ihnen auch direkt auszahlen. Das ist gut, ja. Die kriegen Sie dann jeden Monat zusätzlich zu Ihrem Hartz IV. Dann können Sie den Hund versorgen, können Futterchen kaufen und eine Reißleine oder wie das heißt. Ja. Und dann müssen Sie mit diesem Hund zusammenleben. Das ist gut. Ein halbes Jahr erstmal. Und dann wollen wir mal sehen, ob sich bei Ihnen als Mensch was verändert. Ein kleiner Dackel kann Großes leisten. Ein kleiner Dackel kann Großes leisten. Das ist erwiesen. Das ist erwiesen. Für die meisten jedenfalls. Für die meisten jedenfalls. Er gibt dir von früh bis spät. Er gibt dir von früh bis spät. Die nötige Stabilität. Die nötige Stabilität. Und auch Struktur zurück. Und auch Struktur die Basis zurück. Für dein Glück. Die Basis um für dein Glück. Hundeleben um deinem Hundeleben Sinn zu geben. Endlich Sinn zu geben. Dackel. Man hat ja da Untersuchungen gemacht, dass... Ich weiß nicht, ob Sie das interessiert, da ist, das, darauf basiert ja unser Konzept, dass ein Arbeitsloser, wenn er einen Hund hat, nicht mehr so aggressiv ist und auch morgens aufsteht und zur Arbeit gehen will und abends glücklicher ins Bett geht. Also, dass die gesamte Lebensenergie gewissermaßen, ja, verstehen Sie, so, so nach oben geht, so, das stimmt, sich ja. steigert, sich sozusagen etwas... Naja, also eben etwas, also da etwas ist, ja. Nicht so wie bei Ihnen jetzt, also wo ja nichts ist. Jetzt bin ich erstmal auf den Hund gekommen. Das ist natürlich jetzt werden Sie aber unverschämt. Sie sollten dankbar sein, dass wir uns so viel Mühe um Sie machen. Sie kriegen ja etwas geschenkt, Sie werden auch glücklicher dadurch, wussten Sie das? Und was muss ich dem so zu futtern geben? Naja, also das steht, glaube ich, auf der Rückseite drauf. Damit kann ich mich jetzt wirklich nicht, darum kann ich mich jetzt nicht kümmern. Was ein Hund, also ein Dackel, das werden Sie ja dann schon rausfinden. Sie haben ja Geld genug jetzt bekommen dafür. Da kaufen Sie halt Hundefutter oder wie das heißt. Da gibt es doch so Hundefutter. Ach, Hundefutter, stimmt. Nicht? Genau. Oder da lassen Sie sich halt im Tierreich da mal beraten. Ja, stimmt. Die müssten das ja dann wissen. Ja, da können Sie ja mal rumfragen. Ich weiß nicht, was Sie da geben müssen. Milch oder was gibt man der Hunden? Ich weiß es nicht. Weiß auch nicht. Ja. Die wissen das ja dann. Ja, das kann ich Ihnen erklären. Das ist einfach es hat mit der Tagesstruktur zu tun, mit der Tagesstrukturierung zu tun. Sie stehen mit einem Hund regelmäßig auf, früh auf. Sie gehen täglich an die frische Luft, sie haben Kontakt mit Gleichgesinnten. Soziale Kompetenz wird hiermit auch wieder sehr stark gefördert und auf einem gewissen Grundlevel gehalten. Sonst kommen Sie halt nochmal... Muss den Hund auch zum Tieramt mitnehmen oder bleibt er dann zu Hause? Zum Tieramt? Ich muss ja dahin zum Tieramt oder zum Tierheim. Zum Tierheim? Da ist doch der Hund, da sollen Sie ihn doch holen, Mensch! Aber ich muss doch da arbeiten. Sie sollen sich den Hund holen. Ach so, ich soll mir den abholen. Arbeiten, das kennen Sie doch noch. Sie sollen damit lernen zu arbeiten. Wenn Sie im Tierheim arbeiten wollen, bitte. Ich kann ja mal gucken, ob wir was für Sie im Tierheim haben. Aber haben Sie denn was da... Ich suche ja Arbeit. Ja, das weiß ich doch. Deshalb sitzen Sie ja hier seit 20 Jahren. Ich kann ja... 10, nein, jetzt lassen 9. Sie mich hier mal gucken. Tierheim. Guten Tag, ich bin die Christine. Ich bin die rechte Hand von Herrn Schröder. Ich bin die Tierpsychologin hier im Tierheim. Ich berate die Arbeitslosen bei der Auswahl ihres Hundes. Manche wissen genau, welchen Hund sie haben wollen, aber andere wissen es eben nicht. Und dann komme ich ins Spiel. Gut, und daraus kann man auch ganz eindeutig schließen, dass Arbeitslose mit einem Hund viel weniger zu Alkoholmissbrauch und Tablettenmissbrauch neigen. Also der Effekt für die volkswirtschaftliche, für die Volkswirtschaft unter dem gesundheitspolitischen Aspekt ist nicht unerheblich. Sag deinem Dackel Dank, sag deinem Dackel Dank, sag deinem Dackel Dank, sag deinem Dackel Dank. Ja, ich beschäftige mich seit Jahren mit den Beziehungen zwischen Tieren und Menschen. Und mache meine Beobachtungen. Und ja, ich hoffe, das nutzt den Menschen, die auf Tiere angewiesen sind. Schließlich kann man auch zu der Schlussfolgerung kommen, dass ein Hund die soziale Klasse erhält. Das heißt, der Abstieg in eine niedrigere soziale Klasse wird durch einen Hund ganz eindeutig gestoppt. Sag deinem Dackel Dank. Bei einem Durchschnittstypen von Mensch würde ich auf jeden Fall einen Mischlingshund empfehlen. Überhaupt keinen Rassehund. Denn die Mischlingshunde sind meistens intelligenter als jeder Rassehund, kommt von der Überzüchtung. Und die können sich halt eben auch auf jede Art von Mensch einstellen. Ja, die Hunde haben einen festen Rhythmus und sie lassen sich davon nicht abbringen. Während Menschen sich hängen lassen und... Tierheim, sollen Sie sich melden? Schreiben Sie sich das mal auf. Paul Schröder. Ich habe leider keinen Stift. Können Sie mir einen geben? Da sind eben Hunde sehr stabile Freunde, die auf die sich die Menschen verlassen können. Jetzt habe ich aber auch kein Papier. Dann schreiben Sie sich's auf die Hand oder auf die Handfläche. Das kann ja nicht. Paul Schröder, Paul. Paul. Paul, das steht ja. Paul. Paul Schröder, melden Sie sich. Der ist jetzt heute nicht da, sehe ich gerade. Und Hunde lassen weder sich hängen, noch lassen sie die Menschen einfach stehen. Der ist nur einmal die Woche da, sehe ich gerade. Da kommen Sie dann am Sonnabend. Könnten Sie um 11 Uhr ist er immer da. Die Hunde beziehen sich auf die Menschen und haben, wie man sagt, ein wachsames Auge auf die Menschen. Da können Sie dann am Sonnabend noch mal um 11 Uhr hinfahren? Da ist immer ein Frühshoppen am Sonnabend. Ja, aber Sie können doch nicht damit. Also, ja, Sie trinken. Das steht nicht in Ihren Akten. Das steht nicht da drin. Nee, ich trinke ja nur samstags. Ja gut, das lasse ich jetzt mal ausnahmsweise bei Ihnen durchgehen. Aber ich sage, Alkoholiker und Tiere, das geht nicht. Also wenn Sie als Alkoholiker, können wir Ihnen kein Tier vermitteln. Wenn Sie Paul und Paula abonnieren, ja, dann können Sie nicht noch Bier trinken. Das geht nicht. Denn das ist keine medizinische Maßnahme. Das ist etwas für ja, weiß ich auch. Ja, fürs wissen Sie, dass Sie mal hochkommen. Wissen Sie? Verstehen Sie? Dass Sie mal glücklich werden. Ja? Stimmt. Dass Sie mal glücklich werden mit dem Hund. Und dass Sie mal was tun. Dass Sie mal Engagement zeigen. Ja, manchmal sind Programme, die an Menschen herangetragen werden von ihresgleichen, zu anspruchsvoll. Die setzen einfach mit irgendeiner Theorie an. Wenn die Tiere sind irgendwie bodenständiger und sie lassen die Menschen wieder an ihre Wurzeln kommen. Sie fahren jetzt um 11 Uhr dahin und dann am Samstag. Am Samstag. ohne Bier, nicht? Und okay. Zu, melden sich bei? Bei Herrn? Paul. Nachname? Schröder. Na sehen Sie, Sie können es ja doch. Man weiß ja, die Instinkte der Tiere, das ist sicher, das führt durch den Tag und davon sollen die Menschen profitieren. Und dann holen Sie sich aber bis jetzt, heute ist ja Dienstag, nicht? Mhm. Nicht? Ja, nee, das weiß ich. Ja gut, das da können Sie heute noch hinfahren. Nicht? Holen Sie sich den Hund, den Dackel, den Sie haben wollten. Das ist, Sie nehmen diesen Zettel hier mit, den habe ich Ihnen ausgefüllt. Und da gehen Sie an die Pforte und dann wissen die schon, und Sie sagen, Sie kommen direkt von der Arbeitsagentur und wollen einen Agenturhund holen. Und dann sagen Sie Dackel, Paul und Paula, dann wissen die schon, ich rufe die nämlich gleich an. Verstehen Sie? Verstehe ich, ja. Die erfahren dann nämlich, dass Sie der erste Kunde sind. Ja, da ist alles vorbereitet. Sie können den direkt mitnehmen. Und dann werden Sie auch noch geimpft. Die Basis für dein Glück, um deinem Hundeleben endlich Sinn zu geben. Sag deinem Dackel Dank, sag deinem Dackel Dank, sag deinem Dackel Dank. Wenn jemand zu Ihnen kommt, dem Sie schon an der Nasenspitze ansehen, dass das ein aggressives Charakterbild ist, was würden Sie solchen Menschen empfehlen? Eher einen sanften Hund oder vielleicht gerade einen leicht aggressiven? Kann man vielleicht nicht pauschal sagen, aber so die erste Antwort, ohne lang zu überlegen, würde ich sagen, einen sanfteren, ruhigeren Hund zum Ausgleich, wie zum Beispiel einen Collie, der zwar ein Schäferhund auch irgendwo ist und auch aktiv, aber trotzdem eine ganz sanfte, ruhige Art an sich hat. Ja, das muss ja, nicht? Das muss ja alles geimpft sein, das muss ja alles vom Gesundheitsamt, das muss ja alles genehmigt sein. Wir können ja nicht einfach wilde Hunde durch die Gegend verschenken, verstehen Sie? Nee, das verstehe ich. Ja, so. Vielleicht müsste man einen aggressiven Menschen auch mit einem etwas agileren Hund konfrontieren, einer Hunderasse, die bekannt ist dafür, dass sie sich durch alle Situationen durchbeißt, wie zum Beispiel ein Terrier, der immer ausdauernd ist. Auch die Arbeitslosen müssen ja ausdauernd sein bei ihrer Arbeitssuche. Da könnte so ein ausdauernder Hund schon mal ein Vorbild sein. Und der jault mit Ihnen, der lacht mit Ihnen, dass Sie sich sozusagen an das Leben wieder gewöhnen. Verstehen Sie? Ich verstehe. Dass Sie einfach mehr wieder in das Leben hineinkommen. Dass Sie auch Kontakte haben, auch zu Tieren. Verstehen Sie? Ja, das verstehe ich. Dass Sie einfach mehr Umgang mehr haben. Ja? Nicht, dass Sie nicht immer nur alleine mit sich und Ihren Problemen sind. Ja? Nee, verstehen das, Sie? Das. Also gut, ich gebe Ihnen das jetzt hier so mit. Das stecken Sie sich ein. Gut. Bitte sehr. Dankeschön. Tun Sie es bitte so weg, dass es nicht runterfällt. Nein, das ja. Ich falte es nochmal. Ja, mein Gott. Er gibt dir von früh bis spät. Umbleiben. Er gibt dir von früh bis spät. Er gibt dir von früh bis spät. Er gibt dir von früh bis spät. Er gibt dir von früh bis spät. Er gibt dir von. Immer gleich. Er gibt dir von früh bis spät. Da geht es eher um zeitliche Struktur oder eher um inhaltliche Aufbauarbeit. Die nötige Stabilität. Die nötige Stabilität. Ja, sowohl als auch. Also, erstmal ist der natürliche Tagesrhythmus wird von den Tieren eingehalten und dann sind die Tiere auch inhaltlich, also sie sind auf die Menschen bezogen und die Basis für dein Glück. Die Basis für dein Glück. Sie sind treue Tiere. Die Hunde schauen nach den Menschen und lassen sich auch ansprechen. Also da ist eine Wechselwirkung und das gibt den Menschen wieder Vertrauen. Sie merken, dass sie eine Wirkung haben auf die Tiere und dass sie etwas bewirken können. Und die Tiere reagieren sehr sensibel. Gut, dann wünsche ich Ihnen also alles Gute, nicht wahr? Dass Sie also mit diesem Hund dann auch so Fortschritte machen, nicht wahr? So, auf Wiedersehen, ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja. Das hilft den Menschen. und lässt auch die Tiere froh sein. Ah, ich habe da noch ein Problem. Ja, noch was denn noch? Da fällt mir gerade noch viel Zeit mehr für Sie. Der nächste Kunde wartet schon. Aber ich habe da ein ganz dringendes Problem. Ja, bitte, noch. Was wollen Sie denn noch? Das Ding ist so, dass ich einen Freund habe. Den kenne ich schon ziemlich lange. Und der hat Sie sind auch homosexuell? Nein. Also, nein, natürlich nicht. Aber ich habe einen Freund, der hat einen Hund gehabt. Ja. Und der hatte dann durch diesen Hund, weil der ja so dreckig ist, also keine Arbeit mehr gefunden. Der Hund? Nein, der Freund. Wieso? Hat er keine Arbeit mehr gefunden? Weil das Viecher dreckig ist. Hunde sind ja dreckig. Wie kommen Sie denn darauf? Das weiß ich. Woher wissen Sie denn das? Das hat der Freund mir gesagt. Ja, was erzählt denn Ihr Freund alles für uns? Das kann ich nicht annehmen. Der Freund ist ja auch, Ihr Freund ist ja auch, ist der in der Maßnahme von der Arbeitsagentur? Der ist da drin, ja. Das kann ja gar nicht sein. Sie sind ja einer der Ersten, die sozusagen da reingekommen sind. Wie kann denn das sein? Wie ist denn der Name, bitte? Die sind also für gehbehinderte Menschen nicht so sehr geeignet. Da gibt es, glaube ich, doch andere Sachen. Da sind die größere Hunde, die zwar auch ihre Bewegung brauchen, aber es gibt auch Hunde, die nicht so... Um deinen Hundeleben, um deinem Hundeleben, um deinem Hundeleben. Endlich Sinn zu geben. Endlich Sinn zu geben. So dieses große Laufbedürfnis haben, da findet man unter den größeren Hunden vielleicht auch eher eine Rasse, die man da älteren Menschen empfehlen könnte. Wie zum Beispiel, ganz groß jetzt nicht, aber ein Pudel, der ist da schon mehr so, der kann schon mehr bei Fuß gehen als ein Dackel. Oscar. Ja, der andere Name oder die Nummer, haben Sie die Nummer wenigstens? Ich weiß ja noch nicht mal meine. Also hören Sie mal, also ein Oscar kenne ich jetzt nicht mit Vornamen. Aber ich kenne ihn. Und den Hund kenne ich auch nicht. Was ist denn das für ein Hund? Ein Schäferhund womöglich? Das ist so ein Drecksvieh, so ein großes. Hat er den gebissen, den Hund? Nein, also der Oscar hat den nicht gebissen. Wenn das nämlich ein Tierquäler gewesen, das kann natürlich auch sein. Es gibt ja auch Tierquäler. Ja, das ist ein total netter Mensch. Das ist ja mein Freund. Ja, eben. Weiß ich ja nicht. Ja, aber wir sind ja so ganz liebe Leute. Das sagen Sie. Also ich kann mit Ihnen darüber, über Ihren Freund nicht diskutieren. Normalerweise hier steht in dem... Hören Sie mal, hier steht in meiner Untersuchung, die ich hier vorliegen habe. Ja, da steht alles ganz klar drin, alle Anweisungen ganz klar. Und damit ist eigentlich statistisch bewiesen, dass immer ein Hund besser ist als kein Hund. Wir sprachen bisher nur über die Wirkung, über die positive Wirkung auf den Menschen. Aber in einer solchen Beziehung, wie sie jetzt vorangetrieben wird, hat ja vielleicht auch das Haustier etwas zu erwarten. Ja, die Tiere sind ja bedürftig und abhängig auch von der Pflege der Menschen. Und wir hoffen auch, dass es den Tieren gut geht, denn in den Tierheimen Tiere verkümmern dort und wir erhoffen uns, dass auch den Tieren geholfen wird. Was ist ein Sportlerhund, der den Arbeitslosen zum Joggen begleiten kann, der auf Wanderungen dabei ist, der unermüdlich, nimmer müde, ein steter, treuer Begleiter ist? Ist das der Boxer vielleicht? Ein Boxer ist ein Familienhund. Ein Boxer braucht Kinder um sich und viel Bewegung, sind sehr, sehr kinderlieb. Also ein idealer Familienhund für zum Beispiel kinderreiche Hartz-IV-Familien, das ist ein Boxer. Welche Symptome zeigen denn die Tiere, die Sie bisher kennengelernt? Anders gefragt, warum muss man ihnen jetzt therapeutisch durch Hartz-IV-Empfänger auf die Sprünge helfen? Tiere haben Bewegungsstörungen. Man kennt das ja aus eingesperrten Zootieren. Sie pendeln mit dem Kopf. Aber ein Hund, der zum Beispiel neben dem Fahrrad herläuft, wenn jemand gerne Fahrrad fährt oder gerne joggt, da könnte ich mir einen Labrador vorstellen. Die sind doch sehr... Die brauchen viel Bewegung. Die können auch Kilometer und stundenlang neben dem Fahrrad herlaufen und die werden da auch nicht so schnell müde. Und das macht denen auch Spaß. Sie laufen immer im Kreis und Sie haben keinen Sinn. Sie sehen keinen Sinn in Ihrem Leben. Und die Hartz-IV-Empfänger können da sehr wohl gut helfen und den Tieren einen Bezugspunkt geben. Ja, für einen Menschen, ja? Oskar, da ist Ihr Freund vielleicht gar nicht richtiger, kein richtiger normaler Mensch. Kann das jetzt sein? Ja, einer der ersten. Menschen? Ja, Hunde. Nein, nicht Hunde, Menschen. Ja, sehen Sie, Sie wissen es selber ja gar nicht, was er nun ist. Aber er ist ja dreckig. Ihr Freund? Nein, der Hund. Aber der auch wahrscheinlich. Nein, der ist sauber. Sind Sie da sicher? Ich habe keine Ahnung, aber er ist nicht sehr sauber. Aber ich kann mit Hunden eigentlich auch nicht umgehen. Naja, der Hund erzieht Sie dann schon. Das ist ja gerade das Konzept. Ja, verstehen Sie? Aber ich kriege keinen Job mehr. Die kriegen ja jetzt schon seit über 10 Jahren keinen Job mehr. Deshalb kriegen Sie ja den Hund, damit Sie wieder einen bekommen. Damit Sie lernen, sich um einen Menschen zu kümmern. Soziales Verhalten und dergleichen. Sie sollen ja auch waschen, den Hund. Deshalb geben wir Ihnen ja auch 11,70. Ja, füttern, waschen, Zähne putzen. Nee, das kann ich nicht. Die können auch eine Leine kaufen. Ah, nee, das kann ich nicht. Wieso können Sie das nicht? Das kann doch jeder. Ein kleiner Dackel kann Großes leisten, das ist erwiesen, für die meisten jedenfalls. Er gibt dir von früh bis spät die nötige Stabilität und auch Struktur zurück, die Basis für dein Glück. Sehr weit verbreitet in unserer Gesellschaft ist weiterhin der ökologische Typ, auch Flocati-Typ genannt. Wäre ein Bernhardiner für diese Spezies geeignet, mit einem Kuscheleffekt, mit langen, weichen, teppichartigen Haaren, Fellkleid, oder ist das nicht der richtige? Ja, ein Bernhardiner ist ja nun mal sehr groß. Wenn man einen großen Kuschelhund haben will, würde ich ja eher einen Bernersennenhund empfehlen. Die sind nicht ganz so groß wie die Bernhardiner, die kann man auch schon mal in die Wohnung reinlassen. Aber man muss dran denken, wenn es da um Arbeitslose und um Hartz-IV-Empfänger geht, dass die großen Hunde brauchen sehr viel Futter. Und das ist nicht billig. Je größer der Hund ist, desto teurer ist er. Da muss man schon mal abwägen, ob man da Hilfen geben kann oder so. Ja, die Tiere sind sehr abhängig von den Menschen und wir hoffen, dass Sie Ihre entscheidende Hilfe bekommen durch diese Hartz-IV-Empfänger. Und das wird dann auch der Sinn sein für das Leben der Hartz-IV-Empfänger, dass Sie den Tieren helfen und ihnen ein sinnvolles Leben ermöglichen. Ja, aber Sie wollen auch scheitern? Nein, aber ich kenne keinen Hund. Das klingt für mich jetzt so, als ob der Hartz-IV-Empfänger gar nicht mehr im Mittelpunkt Ihres Programms steht, sondern das Tier. Ist das richtig? Ich bin ein großer Tierfreund und die Tiere liegen mir wirklich am Herzen. Und ich weiß, dass die Tiere Gottes Kreaturen sind, während die Hartz-IV-Empfänger, die sind mir eigentlich unbekannt und sie benehmen sich auch nicht immer zu meiner Freude. Naja, gut, also dann, gut, also bitte, wenn Sie, also, gut, also ich, das ist für mich ja auch nicht leicht, verstehen Sie? Ja, weißt du? Kann ich mir vorstellen. Ich kann ja auch nicht immer. Aber ich kann auch keine Hunde. Ich bin ausgebildet als Sachbearbeiter für die Arbeitsagentur und jetzt muss ich mich um Hunde kümmern. Also entschuldigen Sie, wenn ich Sie da so persönlich da immer wieder mag. Verstehe ich Sie ja auch. Also, übrigens, Sie können auch eine Katze haben. Das ist besser. Ist das besser? Eine Katze ist besser. Aber ich weiß gar nicht, ob Sie so ein Katzentyp sind. Doch, das bin ich. Ich würde sagen, so Dackel passt schon zu Ihnen, auch nein, so blicktechnisch. Ja? Können Sie sich mal ein bisschen noch vorbeugen und so ein bisschen mit den Augen klupschen? So? Ja. Das klingt doch mit einer Katze gut, oder? Ne, Katzen mögen das nicht. Doch. Ne, Katzen mögen überhaupt nicht gerne. Aber ich mag keine Hunde. Naja, aber den Dackel, den Paul und Paula, den werden Sie dann schon mögen. Die sind sehr liebe Tiere, ich weiß das. Und zwar durch die Fernsehwerbung für Tierfutter gibt es diese kleinen weißen West Highland White Terriers, die aussehen wie so das kleine Kuschelparadies auf Erden. aber die sind durch diese große Nachfrage leider sehr, sehr überzüchtet, sind sehr empfindlich durch das weiße Fell. Die Haut ist ganz hell. Also wir haben da viele Probleme mit Hautekzemen oder so. Aber ich versuche immer den Leuten diese Art Hund auszureden und ihnen die Vorzüge der anderen Hunde vorzustellen. Aber eine Charlotte als Katze ist doch auch nicht schlecht. Charlotte? Charlotte. Die haben wir nicht. Die gibt es nicht. Gibt es nicht? Nein. Ja, durch diese Ekzeme bedingt und durch diese Überempfindlichkeit kommen natürlich dann auf, gerade auf Hartz-IV-Empfänger, ganz können verstärkt Tierarztkosten auftauchen. Denn man will ja so ein Tier auch nicht leiden lassen. Und also das kann schon das können schon chronische Sachen werden, wo man immer wieder den Tierarzt aufsuchen muss. Und das sind dann doch, ist dann doch mit großen Kosten verbunden, denn die Tierarztrechnungen müssen ja auch direkt bezahlt werden und die sind halt eben auch nicht billig. Ja, das, aus diesen Gründen empfehlen wir diesen Hund überhaupt nicht. Das wäre natürlich, wir könnten natürlich mal gucken, Oscar, also, einen Oscar haben für Sie. Also das wäre nämlich, das Katzen für mal gucken. Ein Hund, das mag ich nicht. Und Sie lassen sich hängen und ja, wir hoffen eben, dass Sie im Zusammenhang mit den Tieren, indem Sie etwas Nützliches für die Tiere tun, dass Sie dann wieder sich eingliedern in die nützliche Gesellschaft. Was haben Sie denn da? Das ist... Das blutet ja bei Ihnen, das sieht ja ekelhaft aus. Das ist eine Wunde. Ich habe versucht, ich habe Oscar nach Hause getragen. Versucht. Katze. Nicht die Katze, die Oscar, den richtigen Oscar. Ist nicht so gut gewesen, dann habe ich Aber getragen. Sie sind doch so ein kleiner Mensch, Sie können doch so ein Deswegen Mensch bin ich auch gefallen. Ja, Sie sind ja aber auch wirklich, deswegen, das ist ja auch wirklich. Der ist halt sehr schwer und das dann ist er auch Warum lassen Sie den Oscar nicht liegen und kümmern sich um den Hund? Ja, der Hund ist ja zu Hause gewesen. Also sehen Sie, deswegen, das ist ja kein Wunder. Sehen Sie, das ist kein Wunder, dass der Oscar da auf die Straße gefallen ist, weil der Hund nicht dabei war. Wenn der Hund dabei gewesen wäre, wäre er nicht auf die Kraft. Und Sie hätten jetzt kein Blut auf der Nase und auf der Backe. Das stimmt natürlich. Und auf meinem Tisch. Stimmt ja so. Das am schlimmsten ist. Das bezahlt mir ja gar keiner mehr. Ich muss ja den neuen Tisch jetzt beantragen. Das kostet ja auch wieder. Nein, also wir gucken jetzt einfach mal. Machen Sie sich doch mal, haben Sie ein Pflaster dabei? Hab ich nicht. Oder ein Tempo oder sowas? Tempo, können Sie mir eins geben? Habe ich leider nicht dabei. Drücken Sie sich das doch mal auf die Nase so ein bisschen. Dass ich, ja, so ist ja so viel. Ja, so. Warten Sie, ich kriege gleich noch eins, dass Sie den noch vor den Mund machen. Ja, so, jetzt gucken wir noch mal nach Katzen. Es kommt ein aktiver, dynamischer Mensch zu Ihnen und verlangt nach einem Therapie, nach einem Arbeitsagenturhund. Welche Rasse würden Sie diesem Menschen empfehlen? Ja, da könnte zum Beispiel ein Rauherdackel könnte da mit ins Spiel kommen, denn der muss beschäftigt werden, der ist aber trotzdem irgendwo auch zutraulich und lieb und hat aber seinen eigenen Kopf. Wir hätten hier eine Katze mit O. Mit O? Ja. Sie wollten auch eine Katze mit O? Ja. Ja. O, mit O. Mit O, ja. Ja, das hätten wir hier. Ein Kater. Der ist kastriert. Der ist kastriert, das geht. Ja. Nur, was mache ich da mit dem, das ist ein ganz anderes Problem, wenn ich in den Urlaub fahre, was mache ich da mit dem? Die können nicht in den Urlaub fahren, das müssen Sie beantragen. Ich muss aber mal. Das müssen Sie ja bei uns beantragen. Sie fahren in den Urlaub ohne das, dann muss ich Ihnen das Hartz IV sperren. Tut mir leid. Sie können ja nicht in den Urlaub. Wenn ich das beantrage, dann nimmt das Arbeitsamt den Hund wieder. Die Katze meine ich. Wen? Oh. Sie? Nein, Sie. Wer, ich? Das Arbeitsamt übernimmt doch die... Ich habe doch Anspruch auf Urlaub. Das Arbeitsamt hat Anspruch auf Urlaub? Nein, ich. Schön wär's. Sie kriegen Hartz IV. Sie müssen den Urlaub beantragen, wenn Sie einen Urlaub... Sie haben gar keinen... Sie können nicht einfach in Urlaub fahren. Sie müssen uns ständig zur Verfügung stehen. Ich müsste Sie Tag und Nacht erreichen können. Dann, Sie müssten jederzeit, wenn ich Sie vermitteln will, müssten Sie jederzeit zur Verfügung stehen. Rund um die Uhr. Wenn ich Sie heute Nacht anrufe... was ich nicht tue. Aber wenn ich Sie heute Nacht anrufe, dann müssten Sie mir sofort zur Verfügung stehen. Sie müssten sofort kommen und sagen, gerne. Verstehen Sie? Ich verstehe das. Das verstehe ich nicht. Der Mensch, der mit einem Raucherdackel zusammenarbeitet, der muss wissen, wenn ich den Hund rufe, der hört zwar immer, aber er kommt nicht immer. Sie fahren ja erst am Sonnabend um 11 Uhr zu Herrn Paul. Nachname. Sie können doch nicht zu Herrn Schröder sagen, Paul. Sie müssen doch Herr Schröder sagen. Sie können. Ach so, Herr Schröder. Sehen Sie, so kriegen Sie ja nie Arbeit. Deshalb kriegen Sie ja den Hund, damit Sie zu Herrn Paul. Zu Herrn Schröder. Ich denke, Schröder sagen und nicht Paul. Ich denke, ich kriege einen Kater. Sie kriegen einen Kater mit O, wenn Sie einen Kater wollen, aber einen kastrierten. Sie können ja nicht zu Herrn Schröder gehen, wenn Sie. Den kann ich aber zu Schröder mitnehmen. Also, Sie machen mich kirre. Ich kann jetzt nicht, ich gucke jetzt nochmal, also wenn Sie zu Herrn Schröder gehen, können Sie den Kater ja gar nicht mitnehmen. Was wollen Sie denn mit dem Kater? Da außerdem ist der kastriert, Sie können doch nicht mit einem Kater zu Herrn Schröder gehen. Das geht doch nicht. Ich würde jetzt denken, der Dackel ist eher was für ältere Arbeitslose, weil der Dackel ja bekanntermaßen kurze Beine hat und offenbar auch nicht so schnell laufen kann. Das kommt den Gehbehinderungen älterer Arbeitsloser vielleicht entgegen. Ist das falsch? Nein, ein Dackel ist ein Jachthund. Und ein Jachthund, der braucht Bewegung. Und der ist ja so klein gezüchtet, damit er halt eben auch in Fuchsbauten reinkrabbeln kann und die Füchse da rausjagen kann. Also die sind schon ganz schön... Was soll denn der... Der Kater muss natürlich zu Hause bleiben, wenn Sie zu Herrn Schröder gehen. Den Hund können Sie mitnehmen. Weil den Hund können Sie an der Leine mitnehmen. Aber Sie können doch den Kater nicht an der Leine mitnehmen. Doch. Wie stellen Sie... Das macht man. Eine Katze wird nicht an der Leine geführt. Sie haben ja überhaupt gar keine Ahnung. Das ist natürlich ein Problem. Das ist das Problem, was wir haben. Das heißt, ich kann eigentlich gar keine Katze nehmen. Ein kleiner Dackel. Doch, eine Kastrierte können Sie nehmen. Ein kleiner Dackel. Die kriegt ja keine Kinder mehr. Ein kleiner Dackel. Nee, Entschuldigung, schon wieder falsch. Ich habe mich vertan. Ein kleiner Dackel. Also. Auch bei einem Dackel kann man sagen, der Hund geht mit seinem Herrn spazieren und nicht umgekehrt. Nee, ein Arbeitsloser, der sich jetzt um eine größere Wohnung bemüht, weil er argumentiert, dass er jetzt einen Hund hat, also ein Familienmitglied mehr, und dass dieser Hund ein weiteres Zimmer braucht, wird aber von uns in der Regel abschlägig beschieden. Und Wasserschildkröten, ging das eigentlich? Nein, mit Wasserschildkröten, das geht ja nicht. Die sind ja im Wasser. Oder ist Ihre Wohnung im Wasser? Sie können doch kein Wassertier mit in die Wohnung nehmen. Nein. Also wir sind nicht der Meinung, dass ein Hund ein zweites Zimmer rechtfertigen würde. Was wollen Sie in der Wohnung? Nein. Da müssten Sie ja die Wohnung mit Wasser füllen, damit Sie im Gespräch mit dem Tier sein können. Sie sollen ja mit dem Tier sprechen, verstehen Sie? Damit Sie lernen, Sie machen mich wahnsinnig, damit Sie lernen, wie man sich benimmt. Das können Sie ja nicht, das sieht man ja hier. Sie bluten mich hier voll. Ja, da haben Sie natürlich einen wunden Punkt angesprochen. Wenn der Arbeitslose einen Hund hat und keine Lebenspartnerin zum Beispiel, die sich in der Zeit um den Hund kümmert, während der Arbeitslose zu einem Vorstellungsgespräch gebeten wird. Da brauchen Sie jetzt gar nicht so zu grinsen, das ist so. Und dann wissen Sie gar nicht, dass der Kater kastriert ist, dann wollen Sie mal einen mit O, dann wieder nicht, dann haben Sie einen Freund, der sich... Also das geht ja alles so nicht. Gibt es ein gewisses Problem, das ist richtig, denn es gibt in unserer heutigen Gesellschaft leider viele Arbeitgeber, die, ich kann es so klar sagen, für die Hunde nicht erwünscht sind am Arbeitsplatz. Wie soll ich da mit Ihnen arbeiten? Jeder so wäre, dann komme ich ja aus diesem Büro überhaupt gar nicht mehr raus. Ja? Sie wissen ja nicht mal, wie Sie heißen. Ich muss ja immer nach Ihrem Namen... Wie heißen Sie? Das wissen Sie ja. Sie wissen ja. Also Sie kriegen jetzt diesen... Was wollen Sie denn? Wollen Sie jetzt den Kater oder den Hund? Ich nehme den Kater. Der Hund ist Sie ja nehmen dreckig. Den Kater. Aber der Kater ist kastriert. Das sage ich Ihnen gleich. Es gibt ja wieder Kompetenzüberschneidungen. Da kommt dann der Gesundheitsbeauftragte und sagt, Hunde sind Allergieauslöser, das können wir unserer Belegschaft und so weiter. Sie kennen das Problem. Aber es ist wirklich, ja, das ist ein Problem. Das heißt, der Arbeitslose, der jetzt durch den Hund zu einem gewissen Struktur und zu einer gewissen geistigen Reife und moralischen Reife gelangt ist, hat es dann doch nicht ganz einfach, mit seinem Hund zu einem eventuellen Vorstellungsgespräch zu erscheinen. Verstehen Sie? Das soll ich. Sie sollen ja mit dem Kater den menschlichen Kontakt pflegen. Verstehen Sie? Das will ich aber nicht. Ja, aber Sie müssen sich doch nicht immer sperren. Sie sollen mehr Freude am Leben bekommen. Sie sollen sozusagen optimistisch. Und da hilft Ihnen der Kater. Den können Sie streicheln. Um deinen Hundeleben. Um deinem Hundeleben. Um deinem Hund. Genau. Um deinem. Also genau. Um deinem Hundeleben. Der kommt dann auch zu Ihnen. Ach, und jault. Endlich Sinn zu geben. Und wenn Sie ihm zweimal am Tag was zu essen geben, dann ist der, guckt er Sie glücklich aus, glücklichen Kateraugen an. Das ist ja der Sinn der Sache, dass Sie mal begreifen, wie, das, wie schön das ist, wenn jemand glücklich ist. Dass Sie mal wieder für andere Menschen was Lust haben zu machen. Und, dann, und auch ein kastrierter Kater kann glücklich sein. Ja, der guckt Sie glücklich an, ja, mhm. Und dann können Sie den auch ruhig mal, so weit geht das ja beim Arbeitsamt nicht, dass wir uns da einmischen. Ja? Da können Sie den Kater auch mal ruhig in Ihr Bett nehmen. Das macht ja nichts. Der ist ja sauber. Das ist ja nicht wie bei Ihrem Freund. Na, den können Sie natürlich nicht ins Bett nehmen. Der kommt ja das ist ja klar, der ist ja ständig dreckig, wie Sie sagen. Der Hund. Ja, der Hund, den soll, ja, eben. Der eben. Hund ist dreckig, ja. Gut, also dann nehmen Sie jetzt den Kater mit ins Bett. Genau, und ich... Und dann zu Schröder. Und dann gehen Sie zu Schröder. Mit dem Kater. Und, ja, und dann lassen Sie sich da kastrieren. Genau, ja, so machen wir weil das. Dann haben wir die Sache rund. Ja? So machen wir das. Um 11 Uhr, ich wünsche Ihnen viel Glück dabei und ich hoffe, naja, ich klopfe mal auf Holz. Toi, toi, genau. Toi, ne? Dankeschön. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Epilog. Der Hund hat ein Jahr lang mit unserem arbeitslosen Hartz-IV-Empfänger verbracht. Zeit für ein Resümee, Zeit auch zu feiern. Wir sind in einer Kneipe verabredet, um das erfolgreiche Jahr zu begießen. Ja, das war... Das, wir wollen natürlich auch wissen, also es war wirklich gut. Wie dieses Jahr zu bewerten ist. War wirklich gut, muss ich sagen. Wir wollen ein wenig sprechen. Also ich mag die scheiß Viecher ja auch nicht. Nutzen. Also habe ich gesagt. Dieser Symbiose mit dem Hund. Und dann war es halt so, ich habe den Hund gekriegt. Wir wollen darüber sprechen. Ich wollte ihn gar nicht. Ich wollte eine Katze, dann ging es aber doch nicht. Ich hatte keine Katze und dann habe ich schließlich so ein... Dieses Modell. Das war der Dackel. Ob das Hundemodell ein Modell für die Zukunft ist. Die wollten mir erst einen Schäferhund geben, aber war dann ein Dackel. Ich habe viele Fragen. Und das hat... Und ich freue mich auf viele Antworten. Das habe ich also... Konnte ich mir gar nicht vorstellen. Kann man sagen, dass das Jahr mit dem Hund ein erfolgreiches Jahr war? Ja, ich muss ja machen. Ich war ja am Arsch. Ich hatte ja so keine... Auch, da war ja nichts. Also es hat mir ja der Typ vom Arbeitsamt ja auch klar zu verstehen gegeben, dass da bei mir nichts gelaufen ist. Würden Sie sagen, dass sich der Hund positiv auf Ihre psychische Entwicklung ausgewirkt hat? Ich fühle mich ja eigentlich fitter als damals. Würden Sie sagen, dass der Hund einen positiven Einfluss auf Ihr soziales Verhalten gehabt hat? Ich komme nach Hause, ist immer so ein Viech da und so. Würden Sie sagen, dass der Hund Ihnen ans Herz gewachsen ist? Also das ist zum ersten Mal jemand, der da ist für mich. Wenn ich nicht gut drauf bin. Dass der Hund sich bei Ihnen weiterentwickelt hat. Das ist so ein richtig mitfühlendes Ding. Gab es Schwierigkeiten in der Zeit? Auch diese Scheißerei und diese ganze Geschichte. Das ist alles nicht so einfach, aber das, ich habe richtig Vertrauen zu dem Viech dann gehabt. Gab es eventuell Schwierigkeiten bei der täglichen Beschäftigung des Hundes? Nein. Gab es Schwierigkeiten bei der täglichen Beschäftigung Nein. Ihrer Person? Durch den Hund? Nein. Sind Sie jetzt optimistischer als noch vor einem Jahr? Ja. Stehen Sie dem Leben nun aufgeschlossener gegenüber? Nein. Das Ding kotzt mich ja an, so ein Viech, eine Götter. Hat sich Ihr soziales Netzwerk weiterentwickelt? Nein, habe ich nicht. Haben Sie Arbeit gefunden? Nein. Gibt es noch etwas, was Sie uns sagen möchten? Nein. Klar ansagen. Gibt es noch etwas, was Sie uns nicht sagen möchten? Ich habe ihn geschlachtet. Das miese Stück habe ich geschlachtet. Ich habe es richtig klar gemacht, das miese. Ein kleiner Dackel, schon groß Großes leisten. Ein kleiner Dackel kann Großes leisten. Ja. Das ist erwiesen. Weil es ein richtig geiles Viech für die meisten. Er gibt dir von früh bis spät die nötige Stabilität. So geil, oder? Und auch Struktur zurück. Das machen wir. Die Basis für dein Glück. Die Basis für dein Glück. Die Basis für dein Um deinem Hundeleben endlich Sinn zu geben. Endlich sag deinem Dackel Dank. Sag deinem Dackel Dank. Sag deinem Dackel Dank. Sag deinem Dackel Dank. Sag deinem Dackel Dank. Sag deinem Dackel Dank. Das war das Hörspiel Hundelebensberatung von Tom Heithoff mit Dominik Stein, Lorenz Eberle, Christine Winkelfoss, Helmut Winkelfoss, Tom Heithoff und vielen anderen. Regie: der Autor. Eine Autorenproduktion aus dem Jahre 2009.